Es ist soweit, die Rechnung steht. Wir machen uns auf den Weg und der Puls steigt langsam an. Wir legen los, es ist riskant. Einen Moment nicht aufgepasst und man kann die Sirenen auf und davon. Es gibt nur einen Ausweg. Wir rennen durch die Dunkelheit. Sie kriegen uns nicht. Es wird eng, sie kommen schon. Blaulicht durch die Innenstadt. Nur schnell von der Straße weg. Über Zäune springen wir weiter an den Schienen lang. Hinter dem Block ruhen wir uns aus. Auf und davon, es gibt nur einen Ausweg. Wir rennen durch die Dunkelheit. Sie kriegen uns nicht. Auf und davon, es gibt nur einen Ausweg. So rennen wir durch die Dunkelheit. Sie kriegen uns nicht. Hier geht's nicht um irgendwas. Gerade jetzt ein Ding zu viel. Und das Strafmaß ist bekannt. Wir warten noch eine Weile ab. Nichts mehr zu sehen, nichts zu hören. Ich glaub, wir haben sie abgehängt. Auf und davon, es gibt nur einen Ausweg. Wir rennen durch die Dunkelheit. Kriegen uns nicht auf und davon. Es gibt nur einen Ausweg. So rennen wir durch die Dunkelheit. Sie